بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا in Namen Allahs des Alabamas Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir haben letztes Mal die letzten noch übrig gebliebenen Punkte erwähnt über die Mufsidat al-Wudu, über die Nawaqid al-Wudu. Und heute werden wir inshallah ta'ala, nachdem wir wissen, was ein Naqid ist und was keiner ist, übergehen zu dem Thema untersagte Handlungen während des kleinen Hadath. Untersagte Handlungen während des kleinen Hadath. Damit wir wissen, was überhaupt der Sinn ist zwischen dem Zustand des Mutawaddi, derjenige, der Wudu hat, und dem Zustand desjenigen, der keinen Wudu hat. Und wir möchten uns inshallah ta'ala mit vier verschiedenen Punkten über vier verschiedene Punkte unterhalten. Der erste ist das Berühren des Mushafs. Das zweite ist das Lesen des Koran. Das dritte ist das Verrichten des Salah. Und das vierte ist der Tawaf. Zunächst einmal über das Berühren des Mushaf. Mushaf sind sprachlich bedeutet Schriftblätter. Und man meint damit den niedergeschriebenen Koran. Da aber der Koran das gesprochene Wort ist, sagen wir Mushaf zu dem, was in den Schriftblättern geschrieben steht. Im Brief des Propheten sallallahu alaihi wa sallam an den Sahabi Amr ibn Hazm radiallahu ta'ala in den Jemen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. Niemand außer einem Tahir darf den Mushaf berühren. Niemand außer einem Tahir darf den Mushaf berühren. Der Tahir, sprachlich gesehen, wird der Reine. Und religiös betrachtet ist das derjenige, der Wudu hat. Und mit dem Reinen ist hier nicht der Muslim gemeint. Man könnte darunter den Muslim verstehen, aber der ist ja nicht damit gemeint, sondern gemeint ist damit ein Muslim, der Wudu hat. Denn wenn man sagt Muslim, dann würde es bedeuten, jeder Muslim darf den Mushaf berühren, auch wenn er kein Wudu hat. Das ist damit aber nicht gemeint. Also im Gegensatz zum Muslim ist der Muschrik natürlich, wäre das Verständnis dieses Hadith. Das ist aber nicht richtig, denn wenn wir den Begriff Tahir im Arabischen betrachten, dann stellen wir uns die Frage, die wir uns schon mehrmals gestellt haben, verstehen wir unter dem Begriff das, was man sprachlich versteht, oder verstehen wir eher unter dem Begriff das, was man religiös darunter versteht? Und die Antwort lautet, gemäß den Usul, gemäß den Grundregeln, wenn man einen Begriff sowohl sprachlich auf eine Art verstehen könnte, als auch religiös auf eine andere Art verstehen könnte, dann geht die religiöse Definition vor die sprachliche Definition, solange es keinen Beweis dafür gibt, dass wir die sprachliche Definition vorziehen. Grundsätzlich gesehen haben wir drei Stufen. Das heißt, wenn wir einen Begriff haben, der im Koran vorkommt, der Sünde des Propheten vorkommt, in der Aussage irgendeines Menschen vorkommt, dann du kannst diesen Begriff betrachten gemäß seiner sprachlichen Bedeutung. Das nennt man al-Haqiqa al-Lughawiyya, das heißt die sprachliche Wirklichkeit. Oder du betrachtest es gemäß der Bedeutung, die man darunter normalerweise versteht, die Bedeutung, die gang und gäbe ist. Das heißt, nennt man al-Haqiqa al-Urfiyya. Oder man betrachtet den Begriff gemäß der religiösen Bedeutung des Wortes. Und das nennt man al-Haqiqa al-Shar'iyya. Und ein Grundsatz lautet, wenn man einen Begriff aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann, dann geht es erstens um die religiöse Bedeutung, nicht um die Urf-Bedeutung und nicht um die sprachliche Bedeutung. Denn sprachlich bedeutet, kann der Tahir damit der Reine sein im Sinne von dem, der sich die Hände gewaschen hat. Es kann aber auch das sein, was man vielleicht in einer bestimmten Umgebung normalerweise versteht. Das hängt mit dem Text zusammen, das hängt mit der Person zusammen, die es spricht. Kann sein, man versteht darunter den Muslim. Kann sein. Denn der Allah sagt im Koran, innamal mushrikuna najas. Die Götzendiener sind unrein. Aber die dritte Bedeutung ist von daher, das was der Faqih versteht, der Fiqh-Gelehrte versteht, ist, er versteht darunter, denjenige, der Wudu hat. Denjenige, der Wudu hat. Und das ist die bevorzugte Ansicht. Aus diesem edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. طيب was auch dafür spricht, was diese Ansicht stärkt, sind natürlich noch andere Beweise, das ist nicht der einzige Beweis, ist auch eine folgende Überlieferung von Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqas. Sa'd ibn Abi Waqas, ein Sahabi, und es geht jetzt um seinen Sohn. Sein Sohn saß einmal mit seinem Vater zusammen, darum geht es in der Situation. Und zwar sagte Mus'ab, das ist der Sohn von Sa'd radiallahu anhu, ich hielt für Sa'd ibn Abi Waqas den Mus'haf und kratzte mich. Da sagte Sa'd, also mein Vater, hast du vielleicht dein Geschlechtsteil berührt? Ich sagte ja. Er sagte, dann steh auf und vollziehe den Wudu. Daraufhin stand ich auf, vollzog den Wudu und kehrte wieder zurück. Und dieser Mawquf-Hadith weist darauf hin, dass auch zumindest manche Sahaba radiallahu ta'ala anhum, die auch diese Ansicht vertreten haben, dass man den Mus'haf nicht ohne Wudu berühren darf. Und ebenso ist überliefert im Koran al-Karim eine Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala folgendes sagte, sinngemäß übersetzt, oder erstmal die Ayah auf Arabisch. Innahu laquranun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Das ist Surat al-Waqi'ah, Surah 56, die Ayah 77 bis 79. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran in einem wohlbewahrten Buch, das nur diejenigen berühren, die vollkommen gereinigt sind. Das nur diejenigen berühren, die vollkommen gereinigt sind. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob mit denjenigen, die diesen Mus'haf berühren, die Engel gemeint sind, das heißt, dass der Koran, der sich bei Allah Azza wa Jal in der wohlbefahrten Tafel befindet, dass er nur berührt werden darf von den Engeln. Und sie sind die vollkommen gereinigt sind. Die Engel sind die vollkommen gereinigt. Das ist die erste Erläuterung dieser Ayah. Die zweite Erläuterung der Ayah ist, und das ist die erste, die wir gesagt haben, ist die offensichtlichere, was den Kontext der Ayah angeht. Und die zweite Erläuterung der Ayah würde bedeuten, dass hiermit der Koran gemeint ist, den wir bei uns haben. Und diese Abschrift des Koran, die wir bei uns haben, auch ihn darf nur jemand berühren, der vollkommen gereinigt ist. Das heißt, der Muslim, der im Zustand der großen Tahara ist, das heißt, der Wudu hat. Das ist die zweite Erläuterung der Ayah. Nach der zweiten Erläuterung ist sie ein eindeutiger Beweis dafür, dass man den Mus'haf ohne Wudu nicht berühren darf. Und auch nach der ersten Erläuterung ist auch ein Beweis dafür, dass man den Mus'haf ohne Wudu nicht berühren darf. Warum? Weil die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilt, dass den Mus'haf bei Allah azza wa jall nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind, ist und impliziert eine indirekte Aufforderung an uns, uns dementsprechend zu verhalten. Denn warum sonst sollte uns Allah Azza wa Jal mitteilen, dass den Mus'haf bei Allah Azza wa Jal niemand berührt, außer den Engeln? Dass Allah Subhanahu wa Ta'ala teilt uns diese Sache mit, damit wir natürlich dementsprechend nachmachen. Sonst welchen Sinn hätte diese Ayah sonst für uns. Die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Briefe geschrieben hat an Herrscher seiner Zeit, in denen sich vereinzelt Ayat befunden haben, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manchmal Briefe geschrieben und darin hat er eine Ayat aus dem Koran erwähnt, die er gerichtet hat an die Person, die er zum Islam einladen möchte. Diese Sache widerspricht nicht dieser bevorzugten Ansicht, dass man den Mushaf ohne Wudu nicht berühren darf. Denn niemand würde einen Brief, der eine Ayah darin beinhaltet, als einen Mushaf bezeichnen. Außerdem, der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Heraklius geschrieben hat, weist deutlich darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam lediglich den Wortlaut des Mushaf zitiert hat. Und nicht, dass er eine Ayah vom Koran hier abschreiben wollte. Warum? Weil die Ayah im Koran Karim lautet, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ. So beginnt sie im Koran. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht so übernommen, wie es im Mushaf steht. Und er hat geschrieben, وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ. Statt قُلْ hat er geschrieben, wa. Okay? Und deswegen, das weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wortlaut übernommen hat, aber dass er das nicht mit der Absicht geschrieben hat, den Koran hier niederzuschreiben. Und deswegen ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, die Ansicht der vier Rechtschulen, dass ein Muhdith den Mushaf nicht berühren darf. Wenn wir beim Mushaf sind, wie verhält es sich mit dem Umschlag des Mushaf? Denn wir haben verschiedene Dinge, die wir betrachten möchten, wenn wir über den Mushaf sprechen. Einmal den Umschlag des Mushaf. Dann, was ist mit indirektem Berühren? Wenn man nicht direkt berührt, sondern natürlich durch einen Handschuh oder eine Tüte trägt, in der der Mushaf drin ist. Gibt es auch Ausnahmen zu dieser allgemeinen Regel? Dann, was ist mit einem Mushaf, der Tafsir beinhaltet? Gilt er auch als Mushaf oder gilt er als ein Tafsirbuch? Und was ist mit einem Mushaf, der eingeteilt ist in Bänden? Manchmal haben wir Mushaf zum Beispiel 30 verschiedene kleine Heftchen und in jedem Heft ist ein 30stel des Koran dran. Wenn man ein 30stel nur nimmt, muss man auch dafür Wudu haben, um dieses 30stel zu berühren, oder braucht man dafür kein Wudu? Das sind die Themen, die wir in diesem Zusammenhang abklären möchten. Haben wir in Schadzara die meisten Themen diesbezüglich behandelt. Zunächst einmal, was den Mushaf und seinen Umschlag angeht, so gilt der Umschlag als Teil des Mushaf. So gilt der Umschlag als Teil des Mushaf. Keiner darf also sagen, ich berühre nicht die Blätter innen drin, wo sich der Koran befindet, sondern ich berühre nur den Umschlag und sage, nein, der Umschlag ist Teil des gesamten Mushaf und deswegen darf man den Mushaf weder innen berühren, noch den Umschlag berühren, wenn man keinen Wudu hat. Was das indirekte Berühren des Mushaf angeht, das heißt also, wenn nicht meine nackte Hand den Mushaf berührt, sondern wenn ich zum Beispiel ein Stück Stoff habe zwischen mir und dem Mushaf, so ist die Ansicht, die besagt, dass man den Mushaf nicht berühren darf, der Logik näher. Und es ist eher eine Respekterweisung dem Mushaf gegenüber. Allerdings dem Textbeweis näher ist es zu sagen, dass man das in diesem Fall darf. Den Textbeweis näher ist es in diesem Fall darf, denn man hat den Mushaf nicht wirklich direkt berührt und keiner kann sagen, du hast der Ayah zuwidergehandelt, in der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wa la yamassul mushafa illa tahir, nur ein Tahir soll den Mushaf berühren. Ich habe ihn nicht berührt, ich habe ihn indirekt berührt. Ausnahmen. Ausnahmen gibt es, und zwar Ausnahmen sind Situationen in diesem Zusammenhang, in denen man einen größeren Schaden befürchtet, sollte man den Mushaf nicht ohne Wudu anfassen. Das heißt, du hast eine Situation, entweder du berührst den Mushaf ohne Wudu oder es passiert etwas, was offensichtlich schlimmer ist als das Berühren des Mushaf ohne Wudu. Ein Beispiel, das die Gelehrten diesbezüglich erwähnen, ist, dass man einen Mushaf hat und es ist ein Brand ausgebrochen und man befürchtet, wenn man den Mushaf nicht in Sicherheit bringt, verbrennt er. Und zweifellos ist es, den Mushaf zu verlieren, schlimmer als den Mushaf in Anführungsstrichen zu entwürdigen durch die Berührung ohne Wudu. Dasselbe gilt, wenn man zum Beispiel sieht, dass ein Kind mit dem Mushaf spielen will. Und ihr wisst, Kinder, es kann passieren, dass sie Seiten rausreißen aus dem Mushaf oder ähnliches oder raufschreiben oder irgendwas drauf malen, dann auch diesen Mushaf zu wegzunehmen, auch wenn man kein Wudu hat, hat Vorrang gegenüber der Berührung des Mushafs mit Wudu. Das gleiche gilt, wenn man befürchtet, dass der Mushaf einer Najasa ausgesetzt werden könnte, das heißt irgendwie verunreinigt werden könnte, auch in diesem Fall, also zum Beispiel der Mushaf ist am Runterfallen und er fällt irgendwo hin, wo es dreckig ist. Und dann ich fange ihn auf und auch wenn ich in diesem Moment keinen Wudu habe. Das gleiche gilt, wenn eine Person zum Beispiel in einer Koran-Druckerei arbeitet. Da wäre es eine Erschwernis, wenn sie wenn diese Person jedes Mal den Wudu erneuern muss und den Wudu häufig verliert, dann wäre es für sie eine Erschwernis. Deswegen sagt man der Person, machst du Wudu am Anfang deines Arbeitstages und danach solltest du den Wudu verlieren, darfst du auch weiter arbeiten und den Mushaf ohne Wudu berühren. Denn man stellt sich vor, in einer Firma, wenn dann ständig die Leute Wudu erneuern und dann es gibt Fließbandarbeit und ähnliches, alles wird unterbrochen. Das wäre eine Erschwernis. Und es gibt eine Regel, sie lautet, Al-Amru idha daqa tasa'a, wa idha tasa'a daqa. Das heißt, wenn es eng wird, wird es weit, und wenn es weit ist, dann wird es eng. Ja. So viel zu den Ausnahmen. Und die Ausnahmen, die erwähnt worden sind, sind natürlich Beispiele, um den Talib ilm dran zu gewöhnen, was die Gelehrten unter Haraj, Bedarf und Notwendigkeiten verstehen. Das heißt, wenn man redet von Verbrennen, dann gibt es natürlich auch andere Situationen, sehr logisch. Aber es geht darum, dass man diese Beispiele erwähnt, damit wir auch ein Gefühl dafür entwickeln. Der fünfte Punkt oder der vierte Punkt, je nachdem man sieht, ist der Mushaf mit Tafsir. Der Mushaf mit Tafsir. Das heißt also, du hast ein Buch und in diesem Buch befindet sich der gesamte Koran. Aber gleichzeitig befindet sich darin auch Tafsir, Al-Koran-Erläuterung. Und hier kommt es drauf an. Es gibt zwei Fälle. Fall Nummer eins, die Ayat sind zusammenhängend geschrieben. Das heißt, zum Beispiel, wie wir es in manchen Tafsir-Büchern haben, in der Mitte der Seite befindet sich die gesamte Koran-Schrift und außen herum befindet sich eine Erläuterung zu den Ayat, die in der Mitte zusammenhängend geschrieben stehen. Das heißt, man könnte ganz normal die Ayat lesen, wie aus einem normalen Mushaf, sage ich mal. Ein normaler Mushaf, Mensch, ein Mushaf ohne Tafsir. Das ist der erste Fall. Diese Art von Mushaf, diese Art von Tafsir, gilt als Mushaf. Diese Art von Tafsir gilt als ein normaler Mushaf und er darf nicht ohne Wudu berührt werden. Der zweite Fall ist, dass die Ayat nicht zusammenhängend geschrieben sind, sondern, das findet man zwar in manchen Tafsir-Ausgaben, wie in Tafsir, zumindest in manchen Ausgaben von Tafsir al-Jalalain, dass eben die Ayah steht, aber nicht zusammenhängend, sondern ein, zwei Worte und dann eine Erläuterung. Wieder ein paar Worte, eine Erläuterung. Ein paar Worte, eine Erläuterung und so weiter. Das heißt, die Ayah ist zerstückelt, weil man dazwischen Worte hinzugefügt hat, die Ayah erläutern sollen. Bei dieser Form von Tafsir ist es, erlaubt, dass man diesen Tafsir berührt ohne Wudu, weil er gilt nicht sprachlich gesehen als ein Mushaf. Sondern jeder würde sagen, das ist ein normaler, das ist ein Tafsir. Das ist ein Tafsir. Und die Gelehrten sind sich auch darüber einig, dass man Hadith und Tafsir-Bücher anfassen darf. Und mit Tafsir-Büchern meine ich das, was ich gerade eben beschrieben habe. Denn ein Tafsir in der Regel beinhaltet den gesamten Koran auf jeden Fall. Sogar viele Ayat sind mehrfach sogar drin. Und die Gelehrten sich darüber einig, dass man sowas berühren darf, auch wenn man keinen Wudu hat. Und wenn das gilt, dann wissen wir auch, dass man auch Briefe und Ähnliches anfassen darf, wenn darin die eine oder andere Aya vorkommt. Und der letzte Fall ist, wenn wir einen Mushaf haben, der aufgeteilt ist in Bänden. Stellt euch vor, ich habe 30 Kapitel im Koran oder 30 Juz im Koran Karim und ich habe 30 Heftchen. Und jedem Heftchen ist ein Juz des Koran Karim. Erstmal der 30. Juz Amma, dann der 29. Juz Tabarak und so weiter und so fort. Ich nehme jetzt nur eins dieser Bände raus. Gilt diese Sache ebenfalls als ein Mushaf? Die Antwort lautet ja. Hier gilt es als ein ganz normaler Mushaf. Und die Ayat sind nämlich zusammenhängend geschrieben. Und man könnte das als nichts anderes bezeichnen, als ein Teil eines Mushafs. Und der Teil bekommt die gleiche Regelung wie das Ganze. Und das Gleiche gilt also, wenn man zum Beispiel ein Blatt hat und auf diesem Blatt sind nur Ayat des Koran geschrieben. In diesem Fall, man bezeichnet diese Sache, betrachtet diese Sache wie den Mushaf selbst. Das ist so viel zum Berühren des Mushaf, wenn man Muhtif ist. Die zweite von vier Thematiken ist das Lesen des Koran al-Karim. Das Lesen des Koran al-Karim ist gemäß Ijma' erlaubt, wenn man im Zustand des kleinen Hadath ist. Das heißt, man ist nicht in der Janaba, man ist nicht im Janaba-Zustand, die Frau befindet sich nicht im Hayd, in der Menstruation, die Frau befindet sich nicht im Nifas, im Wochenbett, sondern man ist im Zustand des kleinen Hadath. Das heißt, man hat zum Beispiel sein kleines Geschäft verrichtet. In diesem Fall darf man gemäß Ijma' den Koran lesen, denn auch der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ist in der Nacht aufgestanden und hat die letzten Ayat ab 190 von Sura Nummer 3, Surat Al-Imran, also die Ayat von Inna fi khalqi samawati wal ard, hat er gelesen, wenn er nachts aufgestanden ist, zu seinem Nachtgebet. Und zweifellos, wenn er nachts aufsteht zu seinem Nachtgebet, dann hat er keinen Wudu. Und wie es am Hadith heißt, ist er aufgestanden, Entschuldigung, hat die Ayat gelesen und dann hat er erst Wudu gemacht, dann hat er angefangen zu beten, also heißt er vorher keinen Wudu gehabt, sallallahu alaihi wasallam. Das gilt für das Koran lesen. Ihr habt gesehen, es gibt Unterschied, ob ich sage Koran lesen oder Koran anfassen. Das erste war Koran anfassen, das zweite, was wir gerade gesagt haben, geht um das Koran lesen. Die dritte Angelegenheit ist das Verrichten eines Salah, eines rituellen Gebetes. Das heißt, dasjenige Gebet, das mit Allahu Akbar beginnt und mit Assalamu Alaikum endet. Dieses Salah ist gemäß Ijma' der Gelehrten nicht erlaubt, wenn man im Zustand des kleinen Hadath ist. Wenn man also kein Wudu hat, unter Ijma' der Gelehrten darf man kein Salah in diesem Zustand verrichten. Und sogar ist es eine Sünde, eine gefährliche Sünde. Und manche Gelehrten, wie die Hanafiya, sind sogar der Meinung, dass wenn jemand betet, ohne Wudu zu haben, ist er ein Kafir, ist er ein Ungläubiger, weil er sich lustig macht über die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Denn jeder weiß, dass man Wudu haben muss. Und wenn man das nicht macht, dann ist es eine Form von Spott der Religion Allahs gegenüber. Auch wenn die richtigere Ansicht ist, dass die Person dadurch nicht aus dem Islam austritt. Aber das ist, um zu sehen, wie gefährlich und auf welcher Ebene man sich befindet mit seinem eigenen Iman. Und die vierte Angelegenheit ist der Tawaf. Unter dem Tawaf verstehen wir das Umkreisen des Hauses Allahs subhanahu wa ta'ala, der Kaaba. Die Mehrheit der Ulama, und das ist auch die stärkere Ansicht, ist der Ansicht, dass man im Zustand des kleinen Hadath keinen Tawaf vollziehen darf. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte: At-tawafu bil bayti salah, fa'aqillu min al-kalam. Das Umschreiten des Hauses ist ein Salah. Das Tawaf um die Kaaba ist ein Salah. So redet dabei wenig. So redet dabei wenig. Und da der Prophet das Tawaf als ein Salah bezeichnet hat, und beim Salah braucht man den Wudu gemäß Ijma' der Gelehrten, Ijma' ist Übereinkunft, gilt also grundsätzlich für den Tawaf dasselbe wie auch für das Salah. Und ein weiterer Beweis ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er mit Aisha radiallahu anha zu Hajj gegangen ist, hat sie, wie ihr wisst, ihre Periode bekommen bei einer Ortschaft, die man Sarif nennt. Und sie hat ihre Periode bekommen und dann hat der Prophet zu ihr Folgendes gesagt: Mach alles, was die Pilger machen, außer dem Umschreiten des Hauses, bis du wieder Tahir geworden bist. Außer dem Umschreiten des Hauses, bis du wieder Tahir geworden bist. Denn sie war im Zustand der Menstruation, Ha'ad auf Arabisch, und deswegen darf sie den Tawaf nicht vollziehen. Das war der letzte Punkt in Bezug auf das, was man nicht im Zustand des kleinen Hadath machen kann. Wir gehen über zum nächsten Kapitel, wo es über Al-Ghusl geht. Darüber werden wir uns insha'Allah ta'ala, mit Allah ta'ala uns die Kraft dazu geben, uns über verschiedene Dinge unterhalten. Einmal über die Bedeutung und die Definition vom Begriff Ghusl, dann über die Niyyah, über die Absicht für den Ghusl, dann die Ursachen des Ghusl, also das, was zum Ghusl führt, warum man Ghusl machen muss, dann die untersagten Handlungen während des großen Hadath, das heißt, während man in einem Zustand ist, bei dem man Ghusl braucht, um bestimmte Dinge machen zu dürfen, was darf man nicht machen, während man im Zustand des großen Hadath ist. Dann gibt es auch Situationen, in denen der Ghusl Sunnah ist und nicht Wajib ist. Dann gibt es Sunnah-Handlungen des Junub, Sunnah-Handlungen des Junub selbst. Dann die Art und Weise des Ghusls, der werden wir aber heute nicht mehr kommen. Dann die Frage, beinhaltet ein Ghusl einen Wudu? Und noch ein paar Sachen, die nicht wesentlich sind zu diesem Kapitel, die wir aber in diesem Zusammenhang inshallah ta'ala erwähnen werden. Zunächst einmal die Bedeutung des Begriffes Ghusl und die Definition. Was die Bedeutung angeht, so bedeutet auf Arabisch Ghassala waschen. Und Ghusl bedeutet, ist das Substantiv, heißt waschen, das Waschen. Und unter Waschen versteht man im Arabischen, dass man Wasser über etwas schüttet. Unter Ghusl versteht man im Arabischen, dass man Wasser über etwas schüttet. Und die Definition ist für uns wichtig, weil das die Ansicht der Mehrheit der Ulama ist, im Gegensatz zu manchen, die gesagt haben, dass man nicht nur Wasser über etwas schüttet, sondern auch gleichzeitig mit der Hand über die Stelle, die man wäscht, fahren muss. Okay? Und wir haben nochmal, wir erwähnen das mit der Hand absichtlich nicht, deswegen möchte ich euch dafür sensibilisieren. Wir verstehen unter Ghusl, dass man sprachlich gesehen, dass man über etwas Wasser schüttet. Das heißt also, wenn ich Wasser schütte über meine Hand, dann habe ich die Hand gewaschen. Auch wenn ich nicht mit der einen Hand die andere reibe. Und der Beweis, dass das bloße Schütten ausreicht, ist die folgende Überlieferung. Und zwar sagte Salama radiallahu anha, eine der Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass eine muslimische Frau zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: O Gesandter Allahs, ich habe Zöpfe in meinen Haaren, muss ich sie lösen, um mich wegen der Janaba zu waschen? Er sagte: Es genügt, wenn du 3 Hände voll Wasser darüber schüttest. Danach gießt du Wasser auf deinen gesamten Körper, dann bist du wieder Tahir. Dann bist du wieder Tahir. Und die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur vom Schütten und vom Gießen gesprochen hat, beweist, dass sie nicht mit der Hand über den gesamten Körper fahren muss, was auch zweifellos eine zusätzliche Erschwernis wäre, denn man kommt nicht an alle Teile des Körpers so einfach ran. Denk mal besonders an deinen Rücken. Was die Niyyah angeht, die Mehrheit der Ulama, möge Allahs Barmherzigkeit auf ihnen allen sein, ist der Ansicht, dass der Ghusl, damit er korrekt ist, damit er sahih ist, damit er gültig ist, erfordert eine Absicht, erfordert eine Niyyah. Deswegen, wenn eine Person zum Beispiel Junub ist, das heißt, sie ist im Zustand der großen Unreinheit, wie zum Beispiel nach dem Geschlechtsverkehr. In diesem Fall, stell dir vor, sie geht ins Schwimmbad, um schwimmen und duscht sich und so weiter und so fort. Und dann am Abend, sie erinnert sich daran, ich war doch Junub. In diesem Fall sagen wir ihr, du bist immer noch Junub, sofern du nicht die Absicht gehabt hast, beim Duschen oder beim Schwimmen, dass dass du dadurch dich reinigst. Ja, weil die Absicht ist erforderlich. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Jetzt möchten wir wissen, was ist denn der Grund, was ist denn ein Grund dafür, dass man überhaupt Junub wird? Wodurch kommt man in den Zustand der großen Unreinheit? Erstens die Ejakulation. Sie führt zum großen Hadath, egal ob man ein Mann ist oder ob das bei einer Frau geschieht. Jedoch müssen wir zwei Fälle voneinander unterscheiden, um eine Bedingung auszuschließen oder einzuschließen. Und zwar, wir unterscheiden den ersten Fall vom zweiten. Der erste Fall ist der Wachzustand und der zweite ist der Schlafzustand. Im Wachzustand, wenn dort der Samen austritt, dann führt es nur zum großen Hadath, zur großen Unreinheit, wenn es auch mit sexueller Erregung im Zusammenhang ausgetreten ist. Ansonsten, wenn eine Person, zum Beispiel bei ihr passiert das, weil sie erkrankt ist an der Prostata oder ähnliches, dann in diesem Fall, wenn der Samen austritt, ist diese Person nicht im Zustand des großen Hadath, sondern sie bleibt gemäß der richtigeren Ansicht im Zustand, sie hat zwar den Wudu verloren, aber sie geht dadurch nicht in den großen Hadath. Und der Beweis, das ist der erste Fall. Die erste Sache ist, das heißt, der Samen muss austreten. Der zweite, er muss auch mit sexueller Erregung ausgetreten sein, wenn das im Zustand des Wachzustandes geschieht. Das heißt also, sollte eine Person zum Beispiel seinen Samenerguss unterdrücken, was sicherlich gesundheitlich nicht unproblematisch ist, aber sollte er das unterdrücken, ihm passiert das, dass er zum Beispiel betet, und da passiert das, und er hält sein Geschlechtsteil fest, ohne dass etwas austritt, und er macht dann den Salam, dann sein Salah ist gültig. Denn es geht um das Austreten des Samens, und wenn es nicht geschieht, dann reicht das bloße Gefühl nicht aus. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَغْتَسِلْ. Ghusl musst du dann machen, wenn du Wasser ausgestoßen hast. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen barmherzig sein. Im Zustand des Schlafes, im Schlafzustand, ist die Erregung keine Bedingung. Sondern es reicht aus, wenn man aufwacht und sieht, dass Samen ausgestoßen worden ist. In diesem Fall muss man den Ghusl vollziehen. Was ist der Beweis dafür, dass man aufgrund der Ejakulation den Ghusl vollziehen muss? Die Antwort ist, Allah sagt ja subhanahu wa ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّحَرُوا. Das heißt, und wenn ihr im Zustand der Janaba seid, so reinigt euch. So reinigt euch. Und die Art und Weise, wie wir uns zu reinigen haben, Allah hat es vorgesagt. Das ist Surat Al-Ma'idah, Surah 5, Ayah 6. Und auch ein weiterer Beweis ist der Hadith, den wir gerade gesagt haben, فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ. Das heißt also, wenn du Ghusl musst du machen, wenn du Wasser ausgestoßen hast, der Hadith von Ali ibn Abi Talib über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das gleiche gilt auch für die Frau, und dafür gibt es mindestens zwei Beweise. Der erste Beweis ist, dass grundsätzlich die Regelungen für Männer auch für Frauen gelten, es sei denn, es gibt einen Beweis, dass es nur für Männer gilt oder nur für Frauen gilt. Und zweitens, die folgende Überlieferung von Salama radiallahu anha, die Mutter der Gläubigen, sagte, die Mutter von Sulaim, und das ist die Frau von Abu Talha radiallahu anhu, kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam und sagte, O Gesandter Allahs, wahrlich, Allah schämt sich nicht vor der Wahrheit. Muss die Frau den Ghusl durchführen, wenn sie einen feuchten Traum gehabt hat? Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, ja, wenn sie die Feuchtigkeit sieht. Ja, wenn sie die Feuchtigkeit sieht. Das heißt also, die Bedingung ist der Austritt und nicht eben das Gefühl oder ob man sich daran erinnern kann oder eben nicht. Und es geht darum, wenn man sieht die Spuren, dann muss man den Ghusl vollziehen. Und dieser Hadith beinhaltet auch eine Angelegenheit, und zwar wenn es darum geht, dass man Fragen stellt in der Religion. Und zwar wenn man Fragen stellt und es geht um Dinge, bei denen man sich in der Regel schämt, danach zu fragen, dann gehört es zum Anstand, dass man den Befragten, in diesem Fall den Gelehrten, dass man den Gelehrten darauf vorbereitet. Dass man ihm darauf vorbereitet und sagt, wie die Frau gesagt hat, wahrlich, Allah schämt sich nicht vor der Wahrheit. Deswegen, als würde er sagen, hör zu, o Gesandter Allahs, ich werde dir gleich etwas sagen, wovor man sich als Mensch normalerweise schämt, darüber zu sprechen. Aber ich muss dich fragen, um eine Antwort darauf zu bekommen. Und das ist, wie gesagt, ein schönes Vorwort für jeden Menschen, der religiöse Fragen stellen möchte. Sollte man also als Mann oder Frau so einen sogenannten feuchten Traum haben, aber nach dem Aufwachen keine Spuren sehen, keine die Spuren der Ejakulation sehen, dann braucht man gemäß der allermeisten Ulama keinen Ghusl vollziehen und manche sprechen sogar von einem Ijma'. Wir haben gesagt, dass nach der Ejakulation man muss den Ghusl vollziehen. Was ist aber, wenn man zum Beispiel die Ejakulation hat, dann hat man Ghusl vollzogen und dann tritt noch weiterer Samen aus, was ein Rest-Ejakulat sozusagen. In diesem Fall braucht man gemäß der richtigeren Ansicht nicht noch einmal den Ghusl vollziehen, sondern es reicht, dass man den Wudu vollzieht. Es reicht, dass man sich, dass man den Wudu vollzieht. Da wir vorhin gesagt haben und unterschieden haben zwischen dem Zustand des Wachzustand und des Schlafzustandes, sei nochmal an dieser Stelle erwähnt, die Situation der krankhaften Ejakulation. Das heißt, jemand verliert Samen als Mann oder das entsprechende bei der Frau, allerdings nicht auf die natürliche Art und Weise, sondern auf krankhafte Art und Weise. In diesem Fall haben wir gesagt, führt das nicht zum großen Hadath. Nachdem wir gelernt haben, dass man aufgrund des Ejakulats zum, was im Zustand des großen Hadath gelangt, ist die Frage, manchmal kann man nicht genau wissen, ob es das, was man sehen kann an seiner Kleidung, beim Mann Sperma ist, oder ob es Vorsamenflüssigkeit ist, Madi. Also auf Arabisch Mani und Madi. Mani ist das Sperma und Madi ist die Vorsamenflüssigkeit. Manchmal, man kann das nicht unterscheiden oder es ist schwierig einem zu unterscheiden. Wenn man sich nicht sicher ist, guckt man erstmal natürlich nach den Eigenschaften. Wenn es die Eigenschaften, das heißt Farbe und der Geruch hat, von dem, was normalerweise entweder das eine oder das andere ist, dann handelt man dementsprechend. Das heißt, man sieht diese Spuren und man sagt, das ist eher Samenflüssigkeit, und dann man muss den Ghusl vollziehen. Oder man sagt, das ist eher keine Samenflüssigkeit, sondern Madi, dann muss man keinen Ghusl vollziehen. Das heißt, man schaut auf die Eigenschaften. Sollte man nicht sich sicher sein, ob das Samenflüssigkeit ist oder Vorsamenflüssigkeit, in diesem Fall, man wendet den Grundsatz an, Al-Yaqinu la yuzal bishak, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Gewiss war, dass man sich im Zustand der großen Tahara befunden hatte, das heißt, man war Tahir vor dem Schlaf. Unsicher ist jetzt, ob man jetzt in den Zustand des großen Hadath gekommen ist oder nicht. Dass man im Zustand des kleinen Hadath ist, ist klar, man hat ja geschlafen. Aber man weiß nicht, ist es großer Hadath oder kleiner Hadath. Also gehen wir von dem aus, was sicher ist. Und sicher ist, dass es der kleine Hadath ist. Und dass es eben Madi ist, Vorsamenflüssigkeit. Denn die Vorsamenflüssigkeit ist in der großen Samenflüssigkeit beinhaltet. Deswegen können wir davon ausgehen, dass es die kleine Samenflüssigkeit, die Vorsamenflüssigkeit ist. Und in diesem Fall müsste man sich reinigen, indem man einfach eine Hand, also wenn man Vorsamenflüssigkeit hat an seiner Hose, oder seine Unterhose, dann nimmt man einfach eine Handvoll Wasser und spritzt diese an die Stelle, wo sich das an der Kleidung befindet. So reinigt man seine Kleidung und das Geschlechtsteil wäscht man. So reinigt man seine Kleidung, das Geschlechtsteil wäscht man. An dieser Stelle machen wir kurz eine Pause, dass wir den Adhan hören. Und nach dem Adhan, inshallah ta'ala, machen wir noch ein paar Minuten weiter. Barakallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslima kathira. Wir haben jetzt über den ersten von sechs Punkten gesprochen, über die Sachen, die den Ghusl verpflichtend machen. Das erste war die Ejakulation, das zweite ist jetzt der Geschlechtsverkehr, danach der Übertritt zum Islam, dann der Tod, Al-Hayd, die Menstruation, und als sechstes das Wochenbett, An-Nifas. Und wir sind beim zweiten Punkt angelangt, das ist der Geschlechtsverkehr, und das ist nicht zu verwechseln mit der Ejakulation, denn beim Geschlechtsverkehr geht es lediglich um die Einführung des einen Geschlechtsorgans in das andere. Die Einführung des einen in das andere. Und die Gelehrten sagen, und da Geschwister verzeihen mir, aber manchmal muss sehr genau werden, denn bei dieser Thematik gibt es zig verschiedene Dinge, die davon abhängen. Deswegen, es gibt Dinge, bei denen man sich schämt, aber es gibt Dinge, die muss man ganz genau erwähnen, damit der Muslim etwas nicht falsch versteht, damit er weiß, was bedeutet Geschlechtsverkehr, damit er weiß, wann ist etwas Zina, damit er weiß, wann ist er Junub und so weiter und so fort. Wann ist er Muhsan, wenn er geheiratet hat und so weiter und so fort. Und hier geht es dabei, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, im Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha, sagt er, إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغْتَسَلَّ. Aisha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, sobald sich die beiden beschnittenen Stellen treffen, ist der Ghusl verpflichtend. Ich und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam haben dies getan und haben daraufhin den Ghusl durchgeführt. Sie will sagen, also sie haben das gemacht, ohne dass es zur Ejakulation gekommen ist, trotzdem haben sie den Ghusl durchgeführt. Und die beiden beschnittenen Stellen, damit ist die Stelle gemeint, bei der an der der Mann beschnitten wird, und die Stelle gemeint, an der die Frau beschnitten wird. Und diese beiden Stellen, die treffen erst aufeinander, wenn die Eichel des Mannes in das Geschlechtsteil der Frau eingedrungen ist. Das ist derjenige Teil. Sobald er eindringt, das ist dann von gelten, dann gelten diese ganzen Regelungen, auf die ich gerade eben hingewiesen habe. Und in einer anderen Version, Sahih Muslim, heißt es, وَإِن لَمْ يُنْزِلْ, auf Arabisch, auf Deutsch heißt es, auch wenn er nicht ejakuliert hat. Am Anfang des Islam war es so, dass nur die Ejakulation hat dazu geführt, dass man im Zustand der Janabe ist. Aber später, das wurde aufgehoben, und deswegen gilt das sowohl für die, ob man ejakuliert hat oder eben nicht. Der dritte Fall, nach dem Geschlechtsverkehr, ist der Übertritt zum Islam. Die Gelehrten sind darüber unterschiedlicher Ansicht, und die Mehrheit der Ulama sagt, dass der Ghusl für eine Person, die zum Islam übergetreten ist, nicht Pflicht ist, nicht Wajib ist. Denn sehr viele Menschen sind zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Islam übergetreten, und wir haben nur vereinzelt mitbekommen, dass der Prophet alaihi wasallam den einen oder anderen dazu aufgefordert hat, den Ghusl zu vollziehen. Aber entweder sind diese Überlieferungen nicht authentisch, oder die Überlieferungen sind nicht hinsichtlich unserer Thematik eindeutig. Das heißt, es kann, damit wir etwas als Beweis verwenden können, dann muss erstens die Überlieferung authentisch sein, und zweitens muss sie auch deutlich sein hinsichtlich dessen, was wir beweisen wollen. Und beides gleichzeitig fehlt. Und deswegen sagen die meisten Ulama, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen barmherzig sein, dass der Ghusl für jemanden, der zum Islam übergetreten ist, mustahab ist. Mustahab, das heißt, es ist für ihn eine Tat. Wenn er sie macht, ist gut. Wenn er sie nicht macht, dann ist es auch in Ordnung. Und ein Beweis dafür ist zum Beispiel ein Hadith von Qais ibn Asim, in dem er radiallahu ta'ala an sagte, und dieser Hadith, wer heißt es, bei ihm geht es jetzt, ist die Problematik nicht die Authentizität, wie ihr gleich sehen werdet. Ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um den Islam anzunehmen. Da ordnete er mir an, den Ghusl mit Wasser gemischt mit Zyzyphusblättern zu vollziehen. Sidrblättern zu vollziehen. Und wir haben hier zwei Beweisführungen aus diesem Hadith. Erstens, dem offensichtlichen Anschein nach hat der Islam angenommen und er sollte den Ghusl vollziehen. Aber erstens sagt er, soll waschen und Sidrblätterbäume verwenden. Und die Verwendung dieser Blätter ist unter Ijma' der Ulama nicht verpflichtend. Und das ist der erste Beweis, der darauf hinweist, dass auch die Waschung an sich nicht verpflichtend ist. Diese Beweisführung ist aber nicht so besonders stark, wie wir schon darauf hingewiesen haben, Dalilat Iqtiran. Und es gibt aber eine zweite Beweisführung aus diesem Hadith. Denn wenn du Wasser vermischst mit diesen Blättern, dann haben diese Blätter die Wirkung wie von Seife, die zu Schaum, das heißt, macht das Wasser schäumig. Okay? Und dadurch verändert das Wasser manche seiner Eigenschaften. Und es verändert die Eigenschaft von Tahur und wird Tahir. Und wenn eben dieser Ghusl verpflichtend wäre, müsste man dafür Tahur-Wasser verwenden. Okay? Und deswegen, dieser Hadith weist darauf hin, obwohl es eine Art und Ordnung ist, weist darauf hin, dass es keine verpflichtende Sache ist, was den Zustand der Person angeht. Deswegen reicht es, wenn eine Person den Islam annimmt und sie muss nicht unbedingt den Ghusl vollziehen, auch wenn es besser ist, zweifellos, dass sie den Ghusl vollzieht und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Der vierte von sechs Punkten ist der Tod. Das heißt, wenn jemand gestorben ist, muss der Ghusl an ihm grundsätzlich durchgeführt werden. Und dafür gibt es verschiedene Beweise, unter anderem, dass Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte, als ein Mann in Arafa war, das heißt während der Hajj, fiel er von seinem Reittier, es brach ihm das Genick. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wascht ihn mit Wasser und Zyzyphusblättern. Und das ist hier, damit ist die Totenwaschung der Person gemeint. Und auch als Zainab, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, starb, hat der Prophet auch angeordnet, dass man sie waschen soll. Und das ist der Ghusl, das ist die Totenwaschung. Sie ist, wie gesagt, eine Fard Kifaya. Aber darüber reden wir inshallah ta'ala noch an entsprechender Stelle. Es gibt Ausnahmen, es gibt Tote, die nicht gewaschen werden. Und dazu gehören die folgenden zwei Fälle. Der erste Fall ist der Shahid. Der Shahid ist der Märtyrer. Aber mit dem Shahid meinen wir denjenigen Muslim, der auf dem Schlachtfeld gestorben ist. Oder kurz danach aufgrund einer Verletzung. Das heißt, er war im Dschihad und im Dschihad ist er gefallen auf dem Schlachtfeld. Oder er wird verletzt auf dem Schlachtfeld und wird zum Beispiel weggetragen und erliegt seiner Verletzung, auch wenn er dann im Krankenhaus stirbt. Diese Person gilt als Märtyrer. Diese Person gilt als Märtyrer und das ist es, auf den sich die Textbeweise aus Koran und Sunna beziehen, wenn es um den Shahid geht. Diese Person wird nicht gewaschen. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass die Märtyrer von Uhud nicht gewaschen wurden. Sie wurden in ihrem Blut begraben und man verrichtete für sie kein Totengebet. Es gibt eine zweite Form von Shahid, zweite Form von Märtyrer, das sind Menschen, die nicht gefallen sind im Dschihad, aber trotzdem die gleiche Belohnung bekommen, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, wie zum Beispiel eine Person, die durch die Pest stirbt. Eine Person, die durch die Pest stirbt und diese Person, oder auch zum Beispiel eine Person, die ertrunken ist, ein Muslim, der ertrunken ist, er bekommt auch die Belohnung eines Shahid. Aber er wird nicht behandelt wie ein Shahid. Das heißt, er wird trotzdem gewaschen. Und man betet trotzdem für ihn das Totengebet. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist dass eine verstorbene Person nicht gewaschen werden kann. Wie zum Beispiel, weil sie, Gott bewahre, verbrannt worden ist. Eine Person, die verbrannt worden ist, oder eine Person, die zum Beispiel gestorben ist und erst nach mehreren Wochen aufgefunden worden ist. Solche Personen, die kann man nicht mehr waschen. Bei ihnen entfällt die Totenwaschung. Eine weitere Frage ist, ist die Totenwaschung für den Toten, ist die Totenwaschung, der Ghusl für den Verstorbenen, eine Angelegenheit, die Ta'abbudi ist, oder ist sie logisch nachvollziehbar? Das heißt, kennen wir den Grund, warum man diese Person wäscht? Geht es um die Reinigung des Körpers? Weil beten kann er ja nicht mehr, oder? Er macht ja kein Gebet mehr, macht ja nicht Ghusl mit ihm, damit er jetzt beten geht. Er betet ja nicht mehr. Aber machen wir seine Waschung jetzt, damit er sauber ist? Oder machen wir seine Waschung rein aus gottesdienstlichen Gründen? Das heißt, weil Allah uns das angeordnet, machen wir es. Als eine reine Ibadah. Wenn du sagst, wir machen es, damit sein Körper rein wird, sauber ist, dann, wenn du kein Wasser zur Verfügung hast, machst du keinen Tayammum als Ersatz. Weil du siehst dann keinen Sinn in Tayammum. Wenn du aber sagst, du waschst den Toten als eine reine Ibadah, dann machst du auch für ihn den Tayammum, wenn er gestorben ist und kein Wasser zur Verfügung steht. Das ist die Fallunterscheidung. Und das gleiche gilt parallel übrigens auch für eine Frau, die in den Ihram tritt. Das heißt, eine Frau, sie möchte Hajj oder Umrah machen, aber sie ist im Zustand der großen Unreinheit aufgrund von Menstruation zum Beispiel oder Wochenbett, Nifas. Diese Frau, es macht für sie keinen Sinn, den Ghusl zu vollziehen, wenn du sagst, es ist rein Ibadah-Natur und sie hat kein Wasser. Dann sagst du, sie macht stattdessen den Tayammum. Wenn du aber der anderen Meinung bist, dann würdest du etwas anderes an. Deswegen, wie gesagt, wenn du sagst, es ist eine reine Ibadah-Sache, dann macht sie statt dem Ghusl den Tayammum. Die fünfte und vorletzte Angelegenheit ist der Hayd, die Menstruation. Eine Frau, wenn ihre Menstruation beginnt, dann ist sie im Zustand des großen Hadath. Und wenn sie zu Ende ist, dann muss sie den Ghusl vollziehen, bevor sie wieder ein Salah verrichten darf oder andere Dinge, für die man die Tahara braucht. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haydatuki, thumma ghtasili wa salli. Verweile so lange, wie deine Menstruation. Es geht hier um eine Frau, die unter krankhafter Blutung leidet. Und sie wusste nicht, was sie machen soll, weil sie kann nicht mehr so einfach unterscheiden. Sie wusste nicht, ob sie beten soll oder nicht beten soll, weil sie blutet. Okay? Denn eine Frau kann entweder bluten aufgrund ihrer Regelblutung oder sie kann bluten aufgrund von, weil eine Ader geplatzt ist. So. Und der Prophet gab ihr hier folgende Antwort, aber uns interessiert der entscheidende Teil. Er sagte, verweile so lange, wie deine Menstruation dich abzuhalten pflegte, hiernach führe den Ghusl durch und bete wieder. Die Tatsache, dass er gesagt hat, du musst den Ghusl durchführen, nachdem deine normalen Regeltage vorbei sind, ist ein Beweis dafür, dass sie den Ghusl vollziehen muss. Und vorher darf ihr Mann auch nicht mit ihr verkehren, gemäß der richtigeren Ansicht und den Ulama, wie wir insha'Allah ta'ala noch sehen werden. Und die letzte Angelegenheit ist der Nifas, ist das Wochenbett. Eine Frau, wenn sie ein Kind gebärt, dann beginnt bei ihr die Blutung in der Regel spätestens mit der Geburt. Aber sie kann auch 2-3 Tage vor der Geburt schon anfangen zu bluten. Und unabhängig jetzt davon, wir werden uns noch darüber unterhalten, inshallah, unabhängig davon, wann genau diese Tage beginnen, diese Nifas-Tage beginnen, auf jeden Fall nach der Geburt, das Blut, was nach der Geburt austritt, ist Nifas-Blut. Und das ist auch ein Grund dafür, dass sie den Ghusl vollziehen muss, sobald diese Blutung aufhört. Diese Blutung geht gemäß der Mehrheit der Ulama maximal 40 Tage, kann aber auch schon vorher fertig sein. Sobald es auch schon vorher fertig ist, muss sie den Ghusl vollziehen. Seit angenommen, sie gebärt ein Kind und nach einer Woche hört das Blut schon auf, dann muss sie nach einer Woche den Ghusl vollziehen und ihre Gebete normal wieder verrichten. Wenn sie Ramadan ist, muss sie normal fasten. Es geht um das Blut, das ist das Entscheidende. Sollte sie gar nicht bluten nach einer Geburt, wie zum Beispiel, weil sie einen Kaiserschnitt hatte oder ähnliches, dann ist sie auch keine Nufasa, dann ist sie auch keine Wöchnerin und sie unterliegt eben nicht den Regelungen einer Wöchnerin und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten Bescheid. An dieser Stelle, inshallah ta'ala, machen wir Stopp und beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, machen wir weiter mit den untersagten Handlungen während des großen Hadith. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.